Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Frauen haben es geschafft. Sie können Bundeskanzlerin werden, Pilotin oder Physikprofessorin. Sie können Kinder haben oder auch nicht. Sie können der Kinder wegen zu Hause bleiben oder in Vollzeit weiterarbeiten oder Teilzeit machen. Verglichen mit früher sind das eindeutig mehr Wahlmöglichkeiten. Aber wie selbstbestimmt ist der Alltag von Erika Mustermann heute wirklich? Klar kann man heute über Frauen reden, auch schreiben. Also über Frauen. So geht es schon, das Reden und Schreiben über Frauen. Frauen in Anführungszeichen. Warum das? Weil es die Frauen nicht gibt. Die Frauen gibt es nicht. Das schreibt die Münchner Soziologin und Gender Studies Professorin Paula Irene Willer im Kursbuch Frauen 2. Es gibt die Frauen nicht, weil Frau sein etwas ist, das von außen gemacht wird. Die Biologie ist ein Faktor. Dazu kommt dann das soziale Umfeld, das durch die Menschen um uns herum geschaffen wird. Zur Frau wird ein Mensch also zusätzlich zu den XX-Chromosomen durch Wertvorstellungen und Rollenmuster, durch Antworten auf die Frage, wie soll eine Frau denn sein? Gib mir ein leichtes Schwert für meine schwere Hand. Eins, das führt, wenn ich folge und fall. Wenn ich führe, ein leichtes Schwert. Die eine fühlt sich nur dann als Frau, wenn sie lange Haare hat, einen festen Freund und einen Kirschbananensaft an der Bar bestellt. Die nächste sagt, sie sei erst dann zur Frau geworden, als sie ein Kind zur Welt brachte. Die dritte findet, es sei ein Erfolg des Frauseins im 21. Jahrhundert, dass sie kinderlos und ohne Ehepartner Karriere gemacht hat. Es gibt also unterschiedliche Vorstellungen vom Frausein und unterschiedliche Frauenleben. Wie lebt eine ganz normale Frau zwischen 30 und 40 heute in Deutschland? Um darauf besser antworten zu können, greifen wir auf die Durchschnittsfrau zurück, die 1982 von der Bundesdruckerei erschaffen wurde. Erika Mustermann. Ihr Name steht seit den 80ern auf Vorlagen von Personalausweisen, Führerscheinen und Reisepässen. Erika Mustermann gibt es nicht wirklich. Und doch ist sie eine Stellvertreterin der Frauen in Deutschland. Auf den meisten Fotos hat sie blonde Haare und blaue Augen. Dabei sind definitiv nicht alle Frauen in Deutschland blauäugige Blondinen. Gibt es das überhaupt? Quasi eine Normalfrau in Deutschland? Das ist eine ganz gute Frage. Im Grunde ist ja fast gar nichts normal, wobei Sachen natürlich normiert sein müssen. Also beispielsweise die Höhe von irgendwelchen Geräten oder Regale oder was auch immer oder Stühle oder so. Stühle müssen eine bestimmte Höhe haben, sonst kann sich niemand darauf setzen. Aber Menschen? Frauen? Ninja Binyas, Slam-Poetin aus Hannover. Klar, diese Schublade Frau ist natürlich total riesig. Man würde wahrscheinlich heute auch an diese Schublade ein kleines Sternchen kleben oder weitere Anhänge machen, dass da noch andere Leute rein können sozusagen. Mit dem Sternchen meint Ninja Binyas, dass es Menschen gibt, die zwar den Körper eines Mannes haben, sich aber als Frauen identifizieren, sogenannte Transfrauen. Ja, und schon in der Pubertät haben manche Mädchen Schwierigkeiten mit dem Frausein. Dann auch mit meiner Körpergröße, das hören die Hörerinnen und Hörer jetzt, die sehen das ja nicht, die hören uns nur, ich bin 1,40 Meter groß, dann damit umzugehen und mich tatsächlich irgendwie als in Häkchen vollwertige Frau zu fühlen, weil man ja von allen Seiten irgendwie zu hören bekommt, so und so musst du sein und so müssen deine Brüste sein und so musst du aussehen und so müssen deine Haare sein. Also auch meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich soll mir meine Haare nicht abschneiden, weil das mögen die Jungs nicht. Ninja Binyas ist Mitte 30 und Mutter eines Kindes. Sie trägt ihr braunes Haar derzeit lang. Erika Mustermann, unsere Durchschnittsfrau in Deutschland, kann also blonde, dunkle oder rote Haare haben. Sie kann 1,80 Meter groß sein oder 1,40 Meter. Sie kann in einer Beziehung mit einem Mann leben, muss es aber nicht, ebenso wie sie Kinder haben kann oder nicht, erwerbstätig sein kann oder nicht. Aber kann Erika Mustermann das Leben führen, das sie führen möchte? Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Ansprache zum Internationalen Frauentag am 8. März 2018. Heute wende ich mich nur an Sie, liebe Frauen in Deutschland. 100 Jahre ist es nun her, dass Frauen selber wählen dürfen. Aber damit geben wir uns natürlich nicht zufrieden zu wählen, sondern wir wollen gestalten, in der Familie, in der Arbeitswelt politische Verantwortung übernehmen. Also es ist ja heute inzwischen auch wirklich so, dass Frauen wählen können, ohne weiteres. Junge Frauen können wählen, welchen Beruf sie machen, sie können wählen, wen sie heiraten, wie viele Kinder sie kriegen etc. Das ist ja auch im Vergleich zu vor 50 Jahren wirklich anders heute. Wahlmöglichkeiten bestehen, rein formal. Auch gesetzlich ist eigentlich viel an Gleichberechtigung, Gleichstellung in Deutschland passiert. Regina Frey ist promovierte Politikwissenschaftlerin und leitet die Geschäftsstelle für den zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der 2017 veröffentlicht wurde. Dass Frauen selbst über ihr Leben entscheiden, das ist noch gar nicht so lange selbstverständlich. Zwar wurde das politische Wahlrecht bereits vor 100 Jahren eingeführt, doch bis 1957 durften Frauen kein Konto eröffnen ohne Zustimmung ihres Ehemanns. Und dass sie selbst bestimmen, welchen Beruf sie als Verheiratete ausüben möchten, ist auch noch nicht lange möglich. Erst 1977 wurde das Gleichberechtigungsgesetz dahingehend verändert. Dort steht nun: Beide Ehegatten sind berechtigt, erwerbstätig zu sein. Wahlfreiheit existiert heute also in Deutschland für Frauen, theoretisch. Praktisch steht dieser Wahlfreiheit aber etwas entgegen. Das sind die Rollenmuster, die Vorstellungen, die wir in unserer Gesellschaft vom Leben einer Erika Mustermann haben. Die schränken ihre Wahlfreiheit an einigen Stellen ein. Regina Frey? Es gibt natürlich Muster von der guten Mutter oder auch dem guten Vater. Der eine ist dann eher der Ernährer der Familie und die andere ist doch eher die, die sich um die Kinder kümmert, zumindest wenn die Kinder klein sind. Und das ist natürlich mit Partnerschaft einfach nicht so einfach zu vereinbaren. Und diese Rollenmuster führen halt doch dazu, dass trotz der vielen Wahlmöglichkeiten Frauen und Männer doch unterschiedliche Biografien haben, unterschiedliche Chancen und Risiken haben und zum Beispiel sowas wie: Ja, wer hat wie viel zur Verfügung im Alter? Die Entscheidungen, die ich vielleicht als junge Frau treffe, einen bestimmten Beruf zu wählen oder eine bestimmte Zahl an Kinder zu bekommen, die haben Auswirkungen darauf, wie später das Leben verläuft, wie viele Erwerbsunterbrechungen ich habe oder auch wie viel Rente ich beziehe. Altersarmut sei weiblich, heißt es häufig. Frauen kümmern sich eben oft um Kinder oder um pflegebedürftige Angehörige und haben deswegen weniger Zeit für einen Job. Sie beziehen somit entsprechend weniger Rente. Daneben arbeiten Frauen häufig Teilzeit oder in Minijobs. Auch das schmälert ihre Renten. Altersarmut wird also häufig schon in jungen Jahren quasi bestellt. Eben dann, wenn Erika Mustermann entscheidet zwischen: Gehe ich weiter ins Büro? Oder bleibe ich bei den Kindern? Das übersehen viele. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2018 wird das Thema immerhin kurz erwähnt. Geringverdienerinnen und Geringverdiener werden wir bei Sozialbeiträgen entlasten. Dabei wird sichergestellt, dass die geringeren Rentenversicherungsbeiträge nicht zu geringeren Rentenleistungen im Alter führen. In diesem Koalitionsvertrag steht auch: Wir honorieren Lebensleistung und bekämpfen Altersarmut. Trotzdem geht die Große Koalition nicht an das Ehegattensplitting heran. Dieses Instrument hat seit seiner Einführung im Jahr 1958 eine große Auswirkung. Verheiratete können ein Gehalt plus gegebenenfalls einen kleinen Teilzeitzuverdienst steuerlich teilen, eben splitten, und somit viel Geld sparen. Dadurch wird ein Lebensmodell begünstigt, die Hausfrauenehe. Max Mustermann verdient das Geld, während Erika Mustermann sich um die Kinder kümmert oder den Garten pflegt, einen Yogakurs leitet, die Schwiegermutter betreut. Diese Gleichung stimmt heute nicht mehr. Die alte Geschlechterordnung samt der ihr eingeschriebenen Arbeitsteilung scheint gegenwärtig an Plausibilität verloren zu haben. Allerorten ist Fürsorge im Gespräch. So viele Väter nutzen Elternzeit. Was tun gegen den Mangel an Fachkräften in Kitas? Wie ist die Nummer vom Lieferservice für das Essen heute Abend? Hatten wir nicht einen Putzplan vereinbart? Barbara Thiessen, Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule in Landshut, beschreibt den Alltag vieler in Deutschland. Die Kinderbetreuung wird unter Müttern, Vätern, Großeltern und Kitas aufgeteilt. Einst typische Frauentätigkeiten, wie für die Familie kochen oder das Zuhause putzen, werden ausgelagert. Sundo frier mich der Frau ganz gern, von der Kocherei nichts hern. Doch kurz und doch soll sie dann a Essen kochen mit fünf Gäng. Der Mut, die Kinder warten drauf, Mutter wird nicht gefragt. Wie wollen Frauen heute in Deutschland leben? Rund 84% möchten durch ihren Beruf finanziell unabhängig von ihrem Partner sein. Trotzdem finden fast genauso viele, dass Mütter Zeit haben sollten, nachmittags mit ihren Kindern zu lernen. Das sagt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in einer Untersuchung der Familienleitbilder. Frauen setzen sich selbst also ganz schön unter Druck. Jeden Tag zur Arbeit gehen und danach Lateinvokabeln abfragen, Algebra und Trigonometrie, das kostet Zeit und Kraft. Was sich Kinderlose nicht immer vorstellen können. Ich habe in der Werbeagentur gearbeitet, super viel auch, so 60 Stunden die Woche. Und da war eine Mutter, und das konnte ich mit Mitte 20 noch gar nicht greifen, was das für sie bedeutet. Und die ist dann auch in Teilzeit gegangen und wir mussten quasi ihre Arbeit mitmachen. Da muss ich ehrlich gestehen, zu dem Zeitpunkt hat mich das auch genervt. So, und dann saß ich hier mit meinem Baby, mit meinem ersten Kind und habe mich in Grund und Boden geschämt und dachte so, Gott, wie ätzend warst du denn? Rieke Drust, Autorin. Sie ist heute Anfang 40, lebt mit Mann und zwei Kindern in Hamburg und schreibt Bücher über ihr ganz normales Leben. Mama und Papa mit Sohn und Tochter, so stellen sich viele die ideale Familie vor, sagt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Genau so eine Idealfamilie hat Rieke Drust. Dass in diesem Traumleben etwas Entscheidendes auf der Strecke bleiben kann, beschreibt sie in ihrem Buch Muttergefühle 2. Als die Kleine noch ziemlich klein war, hatten wir mal einen Babysitter am Sonntagnachmittag. Auf unserem kinderlosen Spaziergang fragte ich den Mann, wie geht's dir eigentlich? Und erschrak, weil ich es trotz zweimal Telefonieren und ungefähr 5 Nachrichten täglich gar nicht richtig wusste. Gut, dass ich so emotional bin und regelmäßig Phasen habe, in denen ich stark an mir zweifle oder mich bestimmte Nachrichten umhauen. Dann lege ich nämlich im Bett und weine. Er fragt mich, was los ist, und wir sind quasi gezwungen, uns zu unterhalten. Rieke Drust bringt es auf den Punkt. Es ist offensichtlich nicht leicht, zwischen all den »Wer bleibt beim kranken Kind« und »Hast du Milch eingekauft?« Gesprächen noch ein Paar, gar ein Liebespaar zu bleiben. Unglückliche Ehen gab es aber auch früher, weit vor der Erfindung des Begriffs Vereinbarkeitsprobleme. So schrieb schon die bereits 1918 verstorbene Autorin Hedwig Dohm: Warum sind so viele Ehen unglücklich? Weil die Liebe oft ein Feuer ist, das die Wasser der Gewohnheit löschen. 2016 wurden über 162.000 Ehen in Deutschland geschieden. Am häufigsten nach 26 und mehr Jahren Dauer. Nicht erst dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, werden Beziehungen beendet. Das geschieht auch früher. 9 von 10 Alleinerziehenden in Deutschland sind Frauen. Über ein Drittel lebt von staatlicher Unterstützung. Gerade wenn die Kinder noch klein sind, sind wenige alleinerziehende Mütter berufstätig. Werden die Kinder größer, kehren Frauen in die Berufe zurück. Zusammengefasst sind rund 42% aller Alleinerziehenden vollzeiterwerbstätig. Alleine alles stemmen, sorgen, kochen, putzen und ins Büro gehen. Um das Leben einer Alleinerziehenden Erika Mustermann zu einem guten Leben zu machen, gibt es klare Handlungsempfehlungen von Sachverständigen. Mehr Geld, etwa durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, und mehr Unterstützung, zum Beispiel durch Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen. Die Politologin Regina Frey: Es gibt in Belgien ein Modell, wo es Gutscheine für Haushalte gibt, wo sich Menschen mit Kindern oder auch mit zu pflegenden Angehörigen im Haushalt Dienstleistungen günstiger kaufen können. Also wenn ich eine Haushaltshilfe anstelle, dann kostet mich das nur die Hälfte, weil es sozusagen einen Gutschein gibt, den ich bekomme umsonst. Das ist natürlich eine große Unterstützung für die Situation, wo eben sehr viel Sorgearbeit anfällt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass auch die Arbeitsbedingungen für Reinigungskräfte besser werden, weil das ist ja ein großer, ja, schwieriger, prekärer, eher Schwarzarbeitsmarkt, wo die Leute wenig verdienen, oft nicht versichert sind etc. Ist das ein Leben oder ist es ein Exposé? Und wenn alles bezahlt wird, tut's dann weniger weh. Und was soll das heißen, wenn jetzt einer sagt, 24 Stunden sind kein Tag. Wie geht es Erika Mustermann heute in Deutschland, wenn ihr Vorname nicht Erika, sondern Aische oder Jamila ist? Karin Jurczyk, promovierte Soziologin in der Abteilung Familie und Familienpolitik des Deutschen Jugendinstituts in München, erforscht Frauenleben seit Jahren aus den verschiedensten Blickwinkeln. Wir tun ja so, als ob Ausländer immer nur die Türken sind oder die Syrer oder die Afghanen. Aber die vielen Engländer, die Franzosen, die Amerikaner, die wir haben, die nehmen wir nicht wahr als Ausländer, weil sie so vermeintlich nah an uns und unseren Werten dran sind. Das ist gar nicht das Ausländischsein, sondern das sind bestimmte Länder und bestimmte Hintergründe. Und wenn dann sozusagen Migrationshintergrund zusammenkommt mit schlechter Qualifikation und nicht wissen, wie finde ich einen Einstieg in die Erwerbsarbeit, gerade als Frau, das ist wirklich ein Problem und das hat auch was mit Nicht-Anerkennung von Berufsabschlüssen zu tun und ist ein komplexes Gefüge. Es hat ja gerade auch diese Studie gegeben, die gesagt hat, wenn sich eine Frau bewirbt, die Erika Mustermann heißt oder Anna Müller oder also einen deutschen Namen hat, dann wird die weitaus häufiger zum Bewerbungsgespräch eingeladen als eine Frau, die einen türkischen Namen hat oder eine Frau, die ein Kopftuch aufhat. Und das ist tatsächlich ja eine Studie gewesen, wo wirklich identische Lebensläufe eingereicht worden sind. Also die Kandidatinnen haben sich nicht unterschieden in ihrer Qualifikation, in ihrer Leistung, sondern nur im Namen. Und da sieht man natürlich, dass es eben in den Köpfen Bilder gibt, dass eben Menschen mit einem deutschen Namen irgendwie leistungsfähiger oder besser qualifiziert sind. Regina Frey weist auch darauf hin, dass eine Frau auf dem Land anders lebt als eine Frau in der Stadt. In manchen ländlichen Gegenden prägen fehlende Kinderbetreuung, ebenso wie ein Mangel an Arbeitsplätzen, den Alltag von Erika Mustermann. Nicht nur Stadt und Land wirken sich aus, sondern auch die Frage nach Ost oder West. Was beeinflusst Erika Mustermann, wenn sie beispielsweise in Halle lebt? Karin Jurczyk vom Deutschen Jugendinstitut. Sehr viel selbstverständlicher geht sie davon aus, dass sie auch mehr als 30 Wochenstunden arbeitet, was im Westen die Ausnahme ist. Also wir haben wirklich eine krasse Ungleichverteilung, nicht nur zwischen Frauen und Männern, sondern auch zwischen ost- und westdeutschen Frauen. In Sachen Kinderbetreuung stehen der ostdeutschen Erika Mustermann allerdings mehr Ressourcen zur Verfügung als ihrer Kollegin im Westen. Und diese Frau, die länger erwerbstätig ist in Ostdeutschland, kann gleichzeitig nach wie vor anders auf Infrastrukturen für ihre Kinder zurückgreifen. Das ist trotz aller Anpassungen zwischen Osten und Westen nach wie vor ein deutlicher Unterschied. Und auch wenn es da nicht alles gleich war, ist es doch selbstverständlicher eben für Männer gewesen, dass ihre Frauen erwerbstätig waren. Das Leben von Erika Mustermann wird also von vielen Faktoren beeinflusst. Wo lebt sie in Deutschland? Hat sie einen Migrationshintergrund? Welche beruflichen Qualifikationen kann sie vorweisen? Hat sie Kinder, einen Partner, eine Partnerin oder lebt sie alleine? Welches Leben wünschen wir Erika Mustermann in Zukunft? Und wie kann sie dabei vom Staat unterstützt werden? Regina Frey? Es soll nicht eine neue Norm von der neuen Frau entstehen, die zum Beispiel auch irgendwie Vollzeit berufstätig ist in Karriere und dann nebenbei noch irgendwie locker flockig die Kinder versorgt. Das geht ja auch oft gar nicht, das ist ja auch eine Überforderung, sondern die Sachverständigenkommission, die dieses Gutachten geschrieben hat, das sind ja lauter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben in Modellen gedacht. Das ist ja sozusagen in der Wissenschaft so, dass man sich vorstellt, wie wird im Schnitt gelebt? Und da kann man verschiedene Modelle sehen, nämlich beide arbeiten Vollzeit, kümmern sich selbst wenig um die Kinder, kaufen dann eben Sorgearbeit dazu durch irgendwie Nannies oder Reinigungskräfte. Dann gibt es Modell, was heute wirklich ein Modell ist, was sehr häufig gelebt wird, nämlich der Mann verdient viel und arbeitet auch in Vollzeit und Frauen arbeiten dann eher in Teilzeit und als Zuverdienstmodell würde das dann genannt werden. Und dann gibt es ein Modell, wo man sagt, beide verdienen weniger und arbeiten weniger, aber eben egalitär. Und es gibt Rahmenbedingungen, die eben diese Sorgearbeit so abfedern, dass das eben auch möglich wird. Wenn Menschen sich um andere kümmern, sie pflegen, versorgen oder betreuen, dann wird von Sorgearbeit gesprochen im zweiten Gleichstellungsbericht. Dessen Sachverständigenkommission empfiehlt Partnerschaftlichkeit quasi als Leitbild. Doch diese Partnerschaftlichkeit bedeutet nicht automatisch, dass Erika Mustermann mit Max Mustermann verheiratet ist. Es geht vielmehr um ein besseres Miteinander. Diese ganzen Dinge, die wir ja auch sehen, dass immer die Leute sich streiten müssen, wer den Müll runterträgt oder wer das Baby wickelt oder wer denn dann eben in Teilzeit geht, das sind ja auch Störfaktoren im Alltag, denke ich, von Menschen. Und ich finde das sehr traurig, also dass das nicht möglich ist, in einem reichen Land wie Deutschland mehr zu ermöglichen, dass Sorgearbeit aufgewertet wird, dass die Berufe, die dazugehören, auch vernünftig bezahlt werden. Und das ist ja auch Wahlfreiheit, also dass ich Erzieherin werden kann oder auch Erzieher und weiß, ich kann da nie wirklich aufsteigen und habe immer ein geringeres Gehalt als eben ein Techniker, der jetzt auch nicht mehr Verantwortung hat als ich. Aber ja, ich habe halt Pech gehabt mit dem Beruf und das sind Rahmenbedingungen, die müssen verändert werden. Wie leben Frauen heute in Deutschland? Kann Erika Mustermann frei über ihr Leben entscheiden? Nun, sie trägt den Mann zwar im Namen, ist aber rechtlich längst als Frau autonom. Unsere Rollenvorstellungen von einem normalen Frauenleben fußen zwar nach wie vor auf historisch gewachsenen Realitäten wie das Kind gehört zur Mutter oder Sorgearbeit ist Frauensache. Diese Vorstellungen können wir aber verändern. Gib mir ein leichtes Schwert für meine schwere Hand. Eins, das führt, wenn ich folge und fall, wenn ich führe, ein leichtes Schwert. Die Frauen gibt es nicht, weder in Deutschland noch anderswo auf der Welt. Es gibt Frauen, die unterschiedliche Leben nach unterschiedlichen Vorstellungen zu unterschiedlichen Bedingungen führen. Sie heißen Erika, Anna, Aische, Jamila, Mustermann. Und vielleicht auch eines Tages Musterfrau. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast, dieses Mal von Barbara Streidel. Regie führte Christiane Klenz, Redaktion Gerda Kuhn, in der Technik war Regina Stärke. Es sprachen Ann-Isabel Zilz, Hemmer Michel und Christian Schuler.